Arbeit dir empfiehlt, wenn wieder mal der Hunger dich quält. Für eine Mark oder zwei, prall und bunt, und was ist schon dabei? Ihr alle seid Spanner, verbotene Welten in eurer Kammer. Hilft euch beim Wichse, Videosex ist eine Lizenz zum Spitze. Regie, feine Damen fallen vor Schwänzen aufs Spiel. Potenter Ständer zur Wonne der Weiber, denn immer kann er. Der Dildo flutscht, gekonnt wird alles abgeknutscht. Lippenstift verwischt, Zungen wie Flammen fangen auf, was zischt. Besser als echt, so long wie ich will, hinterher kein Gespräch. Schön geil und versaut ist allemal besser als eine ätzende Frau. Für Frauen und Männer, für jeden Geschmack, für Freaks und für Kenner. Ja, der Schuss ein Treffer, das Zeichen muss raus, hinterher geht's mal besser. Lack, Dominastiefel, Absatz am Sack. Teure Wäsche werden nass, ich sprudel und spritzel, mache auch viel Spaß. Wer wirklich apart, wenn ich mir reinziehe, Deutschland privat. Auf der Couch Kombination, routiniert, kalkulierte Perversion. Das letzte Sexvideo haben wir vor einem halben Jahr angeguckt, ne? Was war da bei euch? Ein Kollege von mir hat mir ein Video gegeben, hat gesagt, das ist das Schärfste überhaupt. Wir haben das Samstagabend zusammen geguckt, wir haben es durchgehäschelt im Schnelldurchgang, ne? So, zack, zack, zack. Und wie immer noch, du kriegst schon wieder in eine geblos und wieder nochmal Arschfick. Das war so langweilig. Wir haben dann auf James Bond Dr. No umgeschaltet, das war wesentlich besser. Also ich habe nichts mehr in dem Zeug. Und jetzt kommt auch der pädagogische Teil. Lass nur die Finger von der Sache, Jungs. Nach Liebe dein Herz regiert. Bei Gefühle kein Klick, es riecht nicht und schmeckt nicht und küsst nicht zurück. Wirkt virtuell, subtil programmiert als Reizbefehl. Ist pure Industrie und meistens doch fader als mein Fantasie.